شغل بص Hallo, guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Ekrem Özoğlu, auf dieser Station als Assistent-Arzt tätig. Hören Sie mich gut, oder? Ja, ich höre dich. Alles gut, okay. Ich würde gerne heute mit Ihnen das Aufnahmegespräch durchführen. Alles in Ordnung für Sie? Ja, Herr Doktor, ich habe sehr starke Bauchschmerzen. Können Sie mir helfen? Ich konnte Ja, nicht. natürlich, aber zuerst brauche ich ein paar persönliche Daten. Wie heißen Sie? Mein Name ist Rosalind Rosenthal. Könnten Sie bitte Vornamen und Nachnamen langsam und deutlich buchstabieren? Ja, natürlich. Rosalind. Mein Nachname R wieder Rosental. Rosalind Rosenthal. Vielen Dank, Frau Rosenthal. Was wird Sie sonst? Welche Beschwerde haben Sie? Ich hab schon gesagt, Herr Doktor, ich habe sehr starke Bauchschmerzen. Ich konnte Bauchschmerzen. nicht vertragen, ja. Okay. Frau Rosenthal, wie alt sind Sie? Ich bin 45 Jahre alt. 45 Jahre. Okay. Wann genau geboren? Wann sind Sie genau geboren? Am Frau. 1.7.1981. 81, okay. Wie groß sind Sie, Frau Rosenthal? 1,77 Meter. 77. Wie viel wiegen Sie, Frau Rosenthal? Ich wiege ungefähr 65 Kilo. 65 Kilo. Okay, vielen Dank für die Informationen. Und Sie haben schon Bauchschmerzen, sehr, sehr starke Bauchschmerzen. Seit wann haben Sie diese Schmerzen? Seit 4 Tagen, Herr Doktor. 4 Tage. Ja. Sind die Schmerzen plötzlich oder langsam auch treten? Ja, vor 4 Tagen habe ich sehr starke Bauchschmerzen. Es war ganz plötzlich und ich konnte nicht etwas schaffen. Und ich bin sehr schlecht und mir ist übel. Ja, ich fühle mich nicht gut. Haben Sie noch Erbrochen, oder? Ja, seit heute Morgen, seit zweimal habe ich erbrochen. Ja. Ja, okay. Gibt es eine bestimmte für diese Schmerzen eine Auslöser? Gibt es eine bestimmte Auslöser? Ich habe keine bestimmte Auslöser, keinen, aber vor 4 Tagen war ich beim Treppen und ich hatte einen Treppensteig gestiegen Ja, und meinen Sie Treppen. meine Bauchschmerzen sind plötzlich angefangen. Okay, beim Meine, ja. Treppensteigen, die Schmerzen. Mein Bauchschmerzen sind plötzlich, ganz plötzlich angefangen. Okay, ich verstehe. Und wo genau sind die Schmerzen? Im In der rechtsseitigen Unterbauch, ja. rechtsseitige Unterbauch am Anfang. Wo waren denn diese Schmerzen? Aber Herr Doktor, erst einmal habe ich ungefähr Oberbauch unangenehme Gefühl, aber ich konnte nicht das beschreiben als Schmerzen, aber Ja. manchmal sehr schlechte Gefühl. Aber nachdem ungefähr 10 oder 12 Stunden meine Schmerzen gewandert, ja. Vor 10 oder 12 Stunden, oder? Ungefähr 12 Stunden. Ja, letzte circa 10 Stunden die Schmerzlokalisation ist geändert. Ja, Meinen. erst einmal war die Stelle Darm. am Oberbauch. Oberbauch, ja. Manchmal ich fühle das meine Magenschmerzen, aber das ist nicht wie eine Magenschmerzen. Das ist Ja. das schlechte Gefühl. Aber und dann 12 Stunden später hatte ich unter Bauchschmerzen rechts, ja. Ja, okay, ich verstehe. Danke für die Information, Frau Roberto. Strahlende Ja. Schmerzen in den Morgentasten, zum Beispiel in den Rücken oder Leisten oder. Was meinen Sie, Strahlen, Herr Doktor? Ich weiß nicht, Strahlen. Was meinen Sie mit dem Strahlen? Ja, die Schmerzen geht es noch weitere andere bestimmte Orte, zum Beispiel in den Rücken oder Ist es Beinen. gleich, ist es gleich Wanderschmerzen oder ich weiß Ja, nicht. ja, ja, ja. Nee, nee, ohne Strahlung, ja. Ohne Strahl. Ach Ja. so. Die Schmerzen strahlen nicht auf. Okay. Ich habe schon gesagt, dass ich zuerst am Ja, ja, Oberbauch ja. sehr Ja. unangenehm Gefühl, aber ein bisschen Schmerz. Ja, Frau Aber Rosen. nur, Ja, habe ich das ich habe notiert. keine Schmerzen am Oberbauch. Ja. Nun habe ich keine Schmerzen am Oberbauch. Ganz rechts Unterbauch. Momentan habe ich. Okay, ich habe das verstanden. Können Sie bitte die Schmerzen genau beschreiben, wie stechend, dumpf oder kolkartig, wellenförmig? Wie würden Sie da die Schmerzen beschreiben? Stechende, ja, ganz stechende Stechend. und ja, ein bisschen ziehende Schmerzen. Okay. Wie stark sind die Schmerzen, Frau Rosenthal? Null, keine Schmerzen und 10 sehr, sehr starke Schmerzen entspricht auf eine Schmerzsäcke. Wie beschreiben Sie Ihre Schmerzen? Zuerst habe ich schon gesagt, das habe ich sehr starke Schmerzen, Herr Doktor, und geben Sie ein Schmerzmittel oder und Ja, ungefähr natürlich. acht Ach, ungefähr, ja. awesome. Okay. Ja. Frau Rosenthal, haben Sie noch eine bestimmte Allergie gegen Medikament oder etwas anderes? Allergie, ja, ich habe keine Allergie. Keine Allergie, keine Unverträglichkeit. Okay, Ja. super. Und ja, ich rufe sofort an die Krankenschwester an und ich gebe Ihnen einen Schmerzmittel. Okay. Dankeschön. Dankeschön, Herr Doktor. Also, Frau Rosenthal, können wir weiterführen? Ja. Okay. Seit wann haben Sie, gerade haben Sie gesagt, haben Sie Übelkeit? Und Übelkeit. ja. Und Ich habe schon gesagt, Herr Doktor, ja. seit 4 Tagen Viertel. Aber Erbrust. gleichzeitig. Ja, aber Erbrochen noch heute Morgen zweimal. Ja, Okay. ganz genau, ja. Oh. Gibt es eine andere gleichzeitige Beschwerden? Zum Beispiel Fieber, Kaltschweiß, Ja, Schüttelfrost. ich habe seit gestern Abend, ich fühle mich fiebrig Ja. und meine Frau hat meine Körpertemperatur gemessen. Das war ungefähr 38,9 und seit heute Morgen war mein Stuhl ein bisschen wässrig. Und ich fühle mich schwitzig und ich schwitze als sonst. Und ich fühle mich unangenehm und ich konnte nicht essen und mir ist es schlecht, Herr Doktor. Können Sie mir eine Antiemetikum geben? Und manchmal es ist stärker geworden. Ja, kann ich Ihnen einen noch Medikament geben, aber erstmal sollen wir ein bisschen schnell unser Anamnesegespräch beenden und dann können Ja. wir deswegen. Wie sah das Erbrechen aus, Frau Rosenthal? Es Ganz müsste oder gibt es ja, eine Auffälligkeit? ach so, es war Essenreste und seit heute Morgen es war mehlige erbrochen hab Ja. und dann ich konnte nicht etwas essen seit der Zeit und ja. Ja, Konstanz war nur Essenreste. Haben Ja, Sie es hat Essenreste, ja. haben Sie nicht zum Beispiel Blut bemerkt? Okay. Und haben Sie noch Durchfall Wie bitte? und Ich konnte nicht akustisch hören. Können Sie bitte wiederholen? ja, Sie haben Herr noch, Doktor. hören Sie mich gut? Wiederholen Sie bitte. Hören Sie mich gut? Ja, bitte. Ja, okay. Und Sie haben noch Durchfall und welche Farbe und Konsistenz hat der Stuhl? Seit heute Morgen habe ich einmal wässrige Ja, Stuhl. haben Sie schon gesagt, wässrig. Ja. Und haben Sie Blut bemerkt beim Stuhl? Nee, nee, nee. Nee, gar nicht. Okay. Haben Sie noch Probleme beim Wasserlassen? Wasserlassen Probleme habe ich nicht. Und gibt es eine Farbänderung oder Blut oder andere Beschwerden? Nee, nee. Okay, super. Und wie ist der Appetit? Ich habe schon gesagt, Herr Doktor, seit 3 Tagen und besonders seit heute Morgen, ich konnte nicht etwas essen. Mir ist es schlecht und ich habe sehr schlechte Gefühle, ja. Okay, und Sie haben noch ein Völlegefühl und oder Blähungen. Völlig Gefühl? Nee, ich habe das nicht bemerkt. Keine Okay. Evet, Frau Rosenthal, leiden Sie an irgendwelche chronische Erkrankungen, zum Beispiel an Bluthochdruck oder Zuckerkrankheit oder noch andere? Mein Hausarzt hat schon gesagt, dass ich eine Schilddrüse-Probleme und ich habe eine Hypothyreose Hypothyreose. ja, seit 10 Jahren. Okay, seit 10 Jahren. Aber ja, aber ich nehme meine Medikamente regelmäßig und ein Super. und ja und L-Trioxin 100 Milligramm. An morgens eine Tablette regelmäßig, ja. Okay. Ertoxin. Milligramm ist richtig, aber ich konnte nicht an Ihnen, ich konnte nicht an Ihnen, ist das richtig? 100 Milligramm? Ich denke, nicht Milligramm. Es könnte Mikrogramm sein, aber Ja. haben Sie dabei einen Medikamentplan, oder? Morgens eine Tablette. Morgens eine Tablette. Ja, 100. Okay, sehr gut. Und Gibt es noch etwas? Nee, ich habe eine Hypothyreose. Anders habe ich keine Erkrankungen. Okay, keine andere. Alles ist in Ordnung, ja. Okay, super, Frau Rosenthal. Und würden Sie schon mal operiert? OP vor 43 Jahren hatte ich eine Mandelentfernung-Operation und damals war er sehr schlecht für mich und nach der Operation war ich ungefähr 2 Wochen im Krankenhaus und ich muss der bleiben und Blutvergiftung hatte ich damals. Ja, Blutvergiftung. Gott sei Dank, ich habe keine Probleme. Ja. Okay, wer hat das gesagt, Ja. Ihnen Blutvergiftung gesagt? Ja. Okay, wann haben Sie gesagt, mit? Vor 33 Jahre. 33. Vor 3, gut. Ja, okay. 12. Lebensjahr, meinen Sie. Okay. Und nehmen Sie regelmäßig Medikamente? Ungefähr, ich war 12 Jahre, ja, Ja, ich hab das schon notiert und Sie haben schon gesagt, nehmen Sie regelmäßig am täglich morgen L-Troxin. ja. 100 Mikrogramm oder Milligramm habe ich das kontrolliert, werde ich das kontrollieren. Und gibt es noch andere Medikamente? Nehmen Sie regelmäßig oder bei Bedarf? Nee. Ich habe eine Medikamente, L-Troxin. Ja. L-Troxin, okay, Sie haben schon gesagt, keine Allergie, keine Unverträglichkeit. Sind Sie schon vorgeimpft, Frau Rosenthal? Ja. Okay, super. Gegen auch Corona, oder? Ja, alle Impfung hab ich. In der letzten Zeit sind Sie schon im Ausland gereist, oder? Na, nee. Nee, gar nicht. Okay. Rauchen Sie, Frau Rosenthal? Was meinen Sie rauchen? Zigaretten? Ja, Zigaretten. Ich Zigaretten. habe Nikotin. nicht Raucher, Nicht rauchen. aber ja, aber alle 2 Wochen ich habe Speed oder Pep benutzen. Alle 2 Wochen. Speed. Speed oder Pep. Ja. In Junger sagt so, aber ich weiß nicht, Pep oder Speed. Das ist sehr gute Drogen für mich. Ja, ich habe das notiert. Alle 2 Wochen und ich habe Stress und 2 Wochen wegen Stress. ja, ich hab Webdesignerin und meine Kollegin hatte sehr Probleme bei der Arbeit Ja. und alle 2 Wochen benutze ich eine Tablette PEP oder manchmal Speed. Okay, ich verstehe Sie sehr. Aber ja, es wäre besser. Kann man so sagen, Amphetamin, aber ich weiß nicht, dass es gleich ist. Ja, ich weiß, ich habe das schon notiert, aber es wäre besser, Das wenn. gefährlich, Amphetamin für mich? Ja, natürlich gibt es mit bestimmten Medikamenten Nebenwirkung oder. Aber wenn ich eine Tablette benutze, fühle ich mich sehr gut. Ja, natürlich. Deswegen, das ist ein Amphetamin. Aber das war nicht so gut für Ihre Gesundheit, wissen Sie. Und Frau Rosenthal, trinken Sie Alkohol? Nee, ich trinke kein Alkohol. Ich trinke nee. Kein Alkohol und nicht rauchen. Das war super. Das war großartig. Und wenn Sie noch mit dem Spiel aufhören, es wäre alles besser. Und Frau Rosenthal, leben Ihre Eltern noch? Ich habe eine homosexuelle Beziehung und ich habe keine Kinder. Ja, okay. Kein Kinder. Kein Kinder. Frau, ist Ihre Periode regelmäßig? Ja, Ja. alles in Ordnung. Regelmäßig. Es könnte sein, dass wir schwanger sind, oder? Ich habe schon gesagt, Herr Doktor, ich habe keinen Mann und Ja, ich bin klar. lesbisch. Ja, es konnte nicht sein. Okay. Und habe ich immer gefragt, leben Ihre Eltern noch? Gibt es irgendwelche chronische Erkrankung bei Ihrer Familie? Mein Oh. Vater hatte vor 2 Jahren Herzinfarkt und meine Mutter hatte vor 6 Monaten Knieoperation. Und meine Schwester hat chronische Darmentzündung, das heißt Morbus Crohn, ja. Bei der Schwester gibt einen Morbus Crohn. Ja. Ja, Das ist ja. eine bestimmte Diagnose. Wissen Sie schon. Seit 10 Jahren hatte meine Schwester Morbus Crohn, aber das ist unter Kontrolle. Okay. Was machen Sie beruflich? Ich habe schon gesagt, Webdesigner, Herr Doktor. Webdesign, Entschuldigung, ich habe das nie gehört. Webdesigner. Und Sie haben bei der Arbeit Stress. Okay. Ja. Deine Kinder. Und ja, Frau Rosenthal, ich bin nun mit meinen Fragen fertig. Haben Sie noch Fragen? Herr Doktor, was habe ich? Sterbe ich? Ja, Frau Rosenthal, ich habe einen Verdacht auf eine Blinddarmentzündung. Ja, wenn ich meine Verdachtdiagnose bestimmt ist, ja, Sie müssen oder sollen operiert werden. Aber das ist nur eine Vermutung. Das bleibt nur eine Vermutung. Ich werde erst Ihren Körper untersuchen, dann Blut für das Labor abnehmen, dann brauchen wir noch einen Bauchultraschall und ein paar weitere Untersuchungen. Dann können wir wieder über Ihre Situation, Ihre Schmerzen besprechen. Aber ich muss nach Hause gehen. Ich habe sehr wichtige Probleme erledigen. Soll ich hier bleiben? Ja, Sie sollen hier bleiben für die weitere Untersuchung. Ja, sollen Sie hier bleiben. Es wäre besser, wenn Sie Ihre Freundin anrufen. Ihre Sachen so hier herbringen. Dankeschön, Herr Doktor. Okay, vielen Dank. Und ich werde über Ihre Situation mit meinem Oberarzt besprechen und dann ich komme Ihnen zu Ihnen zurück und erzähle Ihnen Schritt für Schritt. Ja, vielen Dank. Okay, vielen Dank. War auf den Tag. Ich komme gleich. Okay. Hallo, Oberstin. Hallo. Ich glaube, dass Ipek nicht da ist. Okay, klick, klick. Ja, gerne doch. Klick, klick, ich mache einen Anruf. Ja, okay. Dann? Ich habe nicht gehört, Klick. meine. Klick, klick. Ja, hallo, es war hier. Hier spricht Sumeira Firat. Ja. Ich möchte mit Ihnen eine wichtige Laborwerte mitteilen. Könnten Sie bitte diesen Wert Ihrem Oberst weitergeben? Ja, natürlich, Frau Frat, bitteschön. Es geht um Frau Hansen. Frau Hansen, ja. Sie hat einen Natriumwert Natriumwert 168 Millimol pro Liter. 8 und wirklich 168 Millimol pro Liter. Millimol pro Liter. Okay, Frau Fratte, danke für die Information. Gerne. Tschüss. Danke. Ciao. Guten Tag, Herr Oberärztin. Guten Tag, Herr Öztürk. Woher kommen Sie? Ich komme aus der Türkei. Okay, seit wann sind Sie in Deutschland? Circa 3 Jahren bin ich in Deutschland. Ich wohne in Gladbeck. Wann haben Sie Ihr Medizinstudium absolviert? 2003 habe ich mein Medizinstudium absolviert. Wow, vor 23 Jahren. Ja, circa, ja. Ja, ich vermute, dass Sie viel Erfahrung gemacht haben. Ja, vielen Dank für die Vermutung, Ihre Vermutung. Ja, ich habe 2 Jahre beim Notruf gearbeitet und dann Ihrem Medizinstudium. nach dem, meinem Medizinstudium, nach meinem erfolgreichen Absolvieren und 2 Jahre, circa 2 Jahre, nicht genau 2 Jahre, bei dem Notrufdienst gearbeitet und dann 1 Jahr Wehrdienst als Arzt und dann Wehrdienst, Wer? Truppendienst, weil wir Soldaten, Hm. ja, Okay. Deutsche genannt Wehrdienst. Okay. Als und dann circa 2 Jahre Kinderchirurgie, bei der Kinderchirurgie gearbeitet und dann bei der Urologie Fachausbildung circa 5 Jahre gearbeitet und dann 2013 bin ich Facharzt für die Urologie geworden und dann circa 10 Jahre ich bin Facharzt. Okay. Aber circa 3, 4, sogar 5 Jahre bin ich arbeitslos. Leider kann ich nicht arbeiten. Was ist Ihr Ziel in Deutschland? Mein Ziel ist, ich kann es kaum erwarten, möchte ich wieder in Deutschland als Arzt in meiner Branche bei der Urologie arbeiten. Ich hoffe, dass es soweit ist, dass es bald soweit ist. Ja. Nachdem diese Prüfung, wenn ich bestehe, kann ich wieder arbeiten in Ja. meiner Branche. Ich hoffe. Okay. Was kann ich, was haben Sie heute für uns? Bevor ich meine Patienten vorstellte, ich würde Ihnen etwas Wichtiges mitteilen. Gerade habe ich aus dem Labor einen Anruf von Frau Führert bekommen. Unsere Patientin Frau Hansen, eine Natriumwerte 168 Millimol. Dieser Wert deutlich hypernatremie. Und ja, Deutlich erhöht. ja, deutlich erhöht und entspricht dann Hypernatremie. Ja, Wissen Sie, welche Ursache gibt es für Hypernatremie? die Ursache könnte Aberration Fermin der Flüssigkeitszufuhr meistens Diuretika und Thermete Kochsalz vor sein. Symptome erwarten Sie bei Hypernatremie? Also ich erwarte bei der Hypernatremie meistens Müdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten und Krampfanfälle und Herzrhythmusstörung. Okay, wie können Sie die behandeln? Behandlung der Grunderkrankung. Was gibt es? Und oral und intravenös Flüssigkeitszufuhr. Meistens Glukoselösung. Und ja. Und Elektrolytsubstitution, weitere Elektrolytsubstitution. Worauf achten Sie bei der Therapie? Flüssigkeitszufuhr sollten sehr, sehr langsam anleiten. Therapeutisch. Warum? Therapeutik wegen einer Hirnödem. Erste 8 oder 10 Millimol pro Liter sollte mindestens 24 Stunden erniedrigt oder reduziert und dann die Behandlung sollen weiter. Okay, was haben Sie noch heute? Habe ich noch eine neue Patientin. Es geht um Frau Rosenthal. Sie ist 45 Jahre alt, geboren am 1.7.1981. Und sie ist 1,77 Meter groß und wiegt circa 65 Kilo. Frau Rosenthal, die stellt sich heute bei uns wegen seit 4 Tagen plötzlich angefangene bestehende, progrediente, persistierende Bauchschmerzen vor. Laut Aussage der Patienten, die Schmerzen am Anfang war peroumbilikal, dann mit der Zeit in den Unterbauch gewandert. Schmerzintensität liegt bei 8 von 10 auf der Schmerzskala. Nach Angaben der Patienten sind die Schmerzen stechend und progredient. Begleitend ist seit 4 Tagen. Sie hat Übelkeit und heute Morgen hatte sie zweimal Erbrechen. Konsistenz ist meistens Essensreste ohne Blut. Sie berichtet über seit gestern Abend Fieber zu Hause als 38,9 Grad Celsius wurde gemessen und das Fieber heute Morgen 39 Grad Celsius. Und seit gestern Abend hatte einen wässrigen Durchfall, aber ohne Blut. Bei der Wechseltätigkeit bis auch Übelkeit und Erbrechen unauffällig. Die Periode ist regelmäßig, kein Problem. Bei der Vorerkrankung Anamnese erwähnte sie eine Hypothyreose seit 10 Jahren unter Kontrolle, keine anderen bestimmte Krankheit und bei der Voroperation Anamnese erwähnte sie mit 18. Lebensjahr eine Tonsillektomie und sie erwähnte auch nach dem OP eine Blutvergiftung, aber ich weiß es nicht, ihre Weise. Und nach dem OP, nach dem Tonsillektomie musste sie ein paar Wochen im Krankenhaus bleiben. Als Medikationen, medikamentös, nimmt sie täglich L-Trioxin 100 Mikrogramm am Morgen regelmäßig. Bei ihr keine Allergie bekannt, keine Unverträglichkeit. Sie ist vollständig geimpft, keine Reisegesichte. Sie ist Nichtraucherin. Alkoholkonsum wurde verneint. Drogenkonsum wurde jede 2 Wochen ein Split, ein Amphetamin-Derivation bejaht, wegen Arbeitsstress. Bei der Familienanamnese ergab Herzinfarkt vor 2 Jahren bei dem Vater, jetzt unter Kontrolle. Bei der Mutter hatte vor 2 Jahren eine Knieoperation, keine auffällig. Bei der Schwester seit mehreren Jahren eine Darmerkrankung. Sie erwähnte, sie nannte die Krankheit Morbus Crohn. Gibt es eine bestimmte Diagnose? Angeblich Frau Rosenthal, die Diagnose ist Morbus Crohn. Sie ist ledig, hatte eine homosexuelle Beziehung, deswegen keine Kinder. Sie sei eine Webdesignerin. Aufgrund ihrer Anamnese habe ich den Verdacht auf ein Appendizitis, differenzialdiagnostisch kommen. Appendizitis? Ja, Appendizitis. Wofür spricht akut Appendizitis? Seit 4 Tagen plötzlich aufgetretene Bauchschmerzen und dann seit gestern in den rechten Unterbauch gewanderte Schmerzen auffällig und Erbrechen, Übelkeit, seit gestern Abend Fieber, und Durchfall, ja, entspricht einer Appendizitis. Okay. Wissen Sie, wissen Sie, gibt es einen Score im Alltag, ambulanter? Ja, wir haben ein Score-System, das nennt Alvarado. Was ist Alvarado Score? Alvarado-Skala ist Bauchschmerzen. Und gewandert der Bauchschmerzen Übelkeit Erbrochen Fieber Leukostasis Inappetenz und Fieber und stärke Schmerzen oder Loslass loslass Schmerzen. schmerzen. Bei differenziell bulut Ja, Linkverschiebung Leukostasis. Verschiebung. Das meint Nötrophile oder? Ja. Ja, Nötrophile, yani Linkverschiebung. Wenn die Alvarado-Score über 7, das genannt, das meint 93% Appendizitis-Richtung. Appendicitis richtet. Ja, Erhöhte Risiko. Welche differenzielle Diagnose kommen in Frage? Meine Differentialdiagnose ist eine Urolithiasis und Morbus Crohn. Wegen bei der Schwester hat eine bekannte Morbus Crohns und deswegen eine Urolithiasis ausschließen soll. Okay. Und um die Verdachtdiagnose zu bestätigen, werde ich zunächst eine körperliche Untersuchung durchführen und dann Blut für das Labor abnehmen. Im Labor Blutbild, Leber- und Nierenwerte, Entzündungswerke, CAP und die Patient wurde verneint, aber ein Beta-HCG und Elektrolyte und Cholesterinparameter, Urinstatus. Warum würden Sie Cholesterinwerte überprüfen? Ein Notfallroutine. Ja, Ist immer. eine Notfallroutine? Leberenzyme, Hypertonie, Cholesterinsagen. Ja, Leberwerte. AST brauchen wir nicht Cholesterinparameter. Aber einen Urinstatus und einen Stuhldiagnostik würde ich gerne kontrollieren lassen. Anschließend werde ich eine Sonografie und einen Röntgenbauch und gegebenenfalls einen CT-Abdomen veranlassen. Möchten Sie ein EKG schreiben? Ja, auf jeden Fall, ich habe das vergessen, auf jeden Fall, ich möchte einen EKG in Ruhe EKG verschreiben. Warum möchten Sie ein EKG schreiben? Ja, könnte es ein Akut-Koronar-Syndrom sein, aber eigentlich ein EKG ist eine Notfallroutine bei uns. Ja, du kannst so sagen, um eine Herzrhythmusstörung auszuschließen, Ja. weil sie zweimalige erbrochene und einmalige wässrige Durchfall hat. Auch sie nimmt Drogenamphetamin. Ja? Ja, Drogen, ja. Ja, diese Beschwerden können eine Herzrhythmusstörung verursachen. Deswegen möchte ich eine EKG auf jeden Fall schreiben. Sie können auch solche erklären. Ich habe das vergessen. Ich habe schon notiert, Amphetamin und Herzrhythmusstörung, aber Okay. Wie können Sie die Patienten behandeln? Auf jeden Fall, ich möchte diese Patienten stationär aufnehmen und dann sofort einen allgemeinen chirurgischen Konsil auch fordern und Ärztemaßnahme für diese Patienten Flüssigkeit vor und Elektrolyte schützen, verabreichen und dann gegebenenfalls ein Antibiotikum, Analgetikum, Antispasmatikum verabreichen und dann askausale Therapie empfehle ich diese Patient einen laparoskopischen Appendektomie in Betracht. Okay. Natürlich möchten Sie auf jeden Fall Nahrungskarenz empfehlen, ja? Ja, natürlich am Anfang. Okay. Vielen Dank. Ne not almıştım? Şimdi hasta başlangıçta daha sen personel dağıtımları toplamadan ağrısının Stark olduğunu söyledi, değil mi? Evet hocam. Evet, Böyle, direkt görmesin dedi. evet, birazcık onun o durumuyla ilgilenip öyle personel dağıtımı toplamak daha iyi olabilir. Hani apandisit hastası böyle çok zorlayan bir hasta değil ama bunu daha çok Florian yapıyor. İşte koledokolit yazisi ya da akut koroner sendromu ya da yazder sendromda daha hani şikayetli sen personel dağıtımı toplamadan şikayetlerini söylemeye başlıyor. O durumda şöyle yapmak daha uygun olabilir. Ja, das tut mir leid, dass Sie so starke Schmerzen haben. Können Sie mir sagen, wo genau haben Sie diese Schmerzen? Oder wie stark sind die Schmerzen? Seit wann haben Sie diese Schmerzen? Bunları aldım. Mesela işte orada hemen bir ağrı kesici veriyor oldum. Hastayı rahatlattın. Sonra ja, so erst soll ich Ihre Personaldaten lernen. Können Sie mir sagen, wie heißen Sie denn? Dann öyle devam edebilirsin. Tamam mı? Hocam mesela orada hiç isim almadan hani ağrı kesici vermek bir sıkıntı olur mu? Yani normalde pratikte O, çok. çünkü zaten sisteme bence olmaz yani. Sisteme zaten hastalar kayıt ediliyor. Senin eline isimle geliyor aslında. Sen Evet. bir şekilde onu kontrol etmek için, Anladım. tekrar gözden geçirmek için bir yanlışlık olmasın diye onları alıyor oluyorsun. Anladım hocam. O yüzden Tamam. Zaten kaydolmuş. evet, bu böyle bir soru gelirse söylersin. Ya bu pasiyent zaten hani sisteme kayıtlı. Ben kontrol etmek amacıyla umziha stelle ich wieder diese Personaldaten fragen. Hani gibi bir şey söylersin. Zaten ben onu biliyorum. Sicherheit olmak için hani bunları soruyorum diye. Burada şey, yani onların dikkat ettiği mesele hastanın şikayetiyle ilgilendiğin, onun söylediğini dikkate aldığın, ona empati gösterdiğinin göstergesi. Hani bu apandisit vakasında olacağını zannetmiyorum ama başka vakalarda olabilir. O zaman da böyle yapmak daha uygun oluyor olur. Tamam. Hastayı rahatlattın. Sonra hemen personel dağıtını al tabii ki. Bütün anamnezi bitirip en sonunda alma. Birkaç soruyu sordun, rahatlattın. Personel dağıtını alıp öyle devam etmek daha iyi olabilir. O mikrogramdı, miligramdı falan bu hastada oluyor. Daha önce de sana söylemiştim ya. Orada çok biliyordum, bilmiyordum muhabbetine girme. Biliyorsun zaten. Hani kendi alanında olmasa bile şu an öğrendim. Birkaç kere tecrübe ettim. Anladım, anladım. Eltroksin mikrogram. Tamam. Tamam. Onu orada öyle söyle. Sonra apandisit vakasında işte kadın doğumla ilişkili sorular önemlidir. Bunu da sordum burada. Eline sağlık. Gayet iyiydi. Hastanın sunumunu yaparken işte die Patientin stellt sich bei uns wegen işte seit 4 Tagen orada beşte yende o da hangi fangını yanlış kullandın. Die Patientin stellt sich bei uns wegen seit 4 Tagen Beşte yendi orada kullanılır. Tamam mı? Beşte yendi başlamış ve devam eden bir şey anlamına gelir. Seit 4 Tagen beşte yendi. Sonra şunu diyebilirsin. Plötzlich angefangene. O da plötzlich aufgetretene. Tamam. Sen önce seit 4 Tagen plötzlich angefangene dedin. Sonra beşte yendi dedin. O zaman Tamam. bir anlam karmaşası oluyor. Tamam hocam. Orada bir tereddüt yaşadım. Evet, önce plus afketretene ya da hangi pangene en son kullanmam gerekiyor. Evet. Önce 5'te yendiğini söyleyeceksin. Kullanıyorsan Zeit 4 Tagen 5'te yendi. Ondan sonra plötzlich angefangene sonra diğerlerini tanımlamak istiyorsan öyle tanımlayabilirsin. Ondan sonra Normalde backlight semptomda übül kaytı söyledin, Erbrechen'ı söyledin ve bu hasta için zaten bunlar backlight semptom. Vegetatif anamnezde de bunları ifade etmene gerek yok tekrardan. Vegetatif anamnezde başka önemli bir şey yoksa vegetatif anamnez va unauffällig diyebilirsin. Hani bis auf übül kayıt ya da Erbrechen demene gerek yok. Çünkü zaten onları backlight semptom olarak ifade ettin. Ama bu hastanın inapatensi var. Bunu vegetatif anamnezde söyleyebilirsin. Vegetatif anamneze va unauffällig, bis auf inapatens. Muhtemelen Schlafstörungu vardır ama sen onu sormadın. Hani ağrı ile ilişkili olarak işte Schmerzbedingte Schlafstörungen. Bir de bu sık oluyor sen anamnezi yaparken. Vegetatif anamneze ile ilgili bazı soruları sormayı unutuyorsun. Ya bence normalde çok aşırı önemli olmayabilir bunlar ama sınavda unutmamak önemli vegetatif anamneze ilgili soruları. O yüzden zihninde hep bir şemanın olması önemli. Hep söylüyorum ya şey olarak. Fibaşütül, Rozner-Schwarz, Kaltschweiz bunlar bir grup. Apatit, Gewicht, Schlaf bunlar bir grup. İşte Übelkeit, Erbrechen, Stuhlgang, Vasalasın bir grup. İşte Bruce Schmerzen, Engegefühl, Luftnot, Herzrasen bir grup. Yani dört grup var vegetatif anamnezede. Hasta Okay. durumuna göre bazen gastrointestinal sistemi HAP5 ver diye çekiyorsun. Diğerlerini burada sorman gerekiyor. İşte bazen Lungen ve Herz ile ilgili olanı başa çekiyorsun. Diğerlerini burada sorman gerekiyor. Kafanda hep bu dört grup olursa vegetatif anamneziyi sormaya başladığında dersin ya bunu zaten sordum, şunu soracağım. Ha, bu grupta şunu sormuştum, şunu soracağım. Elemen daha kolay oluyor olur ve unutma ihtimalin azalır. Öyle. Onun dışında eline emeğine sağlık. Gayet iyiydi. Şeyde yani bu vegetatif anamnezde ben şu yüzden karıştırıyorum hocam. Sonuçta bu vakalar seçilmiş vakalar. Burada da mesela bu hastanın anamnezinde zaten HAUP 5'i verdi de ve Begleit'ta zaten hasta vegetatif anamnezin sorularını çoğunu cevapladı. Evet, gastrointestinal sistemde öyle oluyor. Orada işte kalanı unutuyor insan. İşte kalanı unutmamak için dediğim gibi kafanda o şema olunca o şemaya geliyorsun vegetatif anamnezi soracağın zaman ilkine bakıyorsun. Aa Fiba'yı sordum. Ştülf, Rozner-Schwarz, Kaltschweiz sorayım diyorsun. Sonra ha inapatense zaten kendisi söyledi. Gewicht'i sorayım, Schlaf'ı sorayım diyorsun. Bruce Schmerzen şu bu işte karın Schmerzen olunca ben kendim sorabiliyorum mesela. Sormadıysam da burada sormuş oluyorum. E zaten gastrointestinal sistemin hepsini sordum. Gerek yok diyorsun. Hani bu bağlam bunları sordum atayım. Şu kaldı geriyeyi sormak açısından yardımcı oluyor. Teşekkür ederim. Rica ederim. İbrahim Hocam buyurun. Bugün sizdiniz galiba değil mi? Evet, bendim. Çok yoruldum dermişim. Dinlendirdik sizi 20 dakika. Guten Tag. Mein Name ist Akpınar. Heute habe ich eine neue Patientin aufgenommen. Bevor ich meine Patienten vorstelle, möchte ich Ihnen noch etwas Wichtiges mitteilen. Haben Sie kurze Zeit für mich? Ya natürlich. Aber bir önerim var. Aber İbrahim Hocam, bir dakika. Sınavda kesinlikle benim için zamanınız var mı? Sormayın. Tamam mı? O demeyin. Tamam demeyin. kesinlikle demeyin. Tamam. Çünkü Genelde söylüyorlar da demeyin. Tamam. hemen diyorlar ki Ich habe einen Anruf. Tamam. şeyle ilgili, bağlantıyla ilgili sıkıntı var galiba. Orada zaten bizim için oradalar. Bunu sorduğumuz zaman bir Bizim mi? ezbere Tamam. diyor ve rahatsız oluyorlar. Yüzleri Hmm. düşüyor. Tamam. Doğru. Tamam. Tamam. Doğru. Güzel bir feedback oldu. Ich habe einen Anruf aus dem Labor bekommen. Ich soll Ihnen mitteilen, dass Frau Hansen einen Natriumwert von 168 Millimol pro Liter hat. Dieser Wert ist starke Hypernatremie. Und jetzt berichte ich über den Fall meiner Patienten. Ja, bitte schön. Zweite Patienten, es geht um Frau Rosenthal. Sie ist 45 Jahre alt. Am Biliyorum. 1.7. Sadece soy ismini söylemiyoruz. Ha, ismini söylemedim değil mi? Tam Rosalind diyecektim, pardon. Evet. Es geht um Frau Rosalind Rosenthal. Sie ist 45 Jahre alt. Am 1.7.1981 geboren. Sie ist 1,77 Meter groß und wiegt 65 Kilo. Frau Rosenthal kam zu uns heute mit seit 3 Tagen bestehenden Bauchschmerzen. Laut Aussage der Patienten sind die Schmerzen plötzlich aufgetreten. Sie berichtet, dass die Schmerzen von Oberbauch in den rechten Unterbauch gewandert sind. Und die Schmerzintensität bei 8 von 10 auf der NRS liegt. Nach Angaben der Patienten sind die Schmerzen. Diş Bitte? şmerz intensitet. Şimdi diş şmerz intensiteti bir önceki cümlenin devamı gibi mi söyledin, ayrı bir cümle olarak mı Ayrı, söyledin? ayrı söyledi, ayrı söyledi. Söylediysen likti ikinci kısma getir. Diş şmerz intensiteti Doğru, likt doğru. bay, ama bir önceki cümlenin devamı ise orada das'la başladığın için dediğin gibi olabilir. Ama bence ayrı söyle. Çok uzun Ayrı oldu. söyleyeyim. Ayrı söyleyeyim. Die Schmerzintensität liegt bei 8 von 10 auf der NRS. Çok daha iyi. Nach Angaben der Patienten sind die Schmerzen stechend, siehend, persistierend. Begleitend klagt sie über Hyperhidrose, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Fieber. Ihre Körpertemperatur war 38,9 Grad Celsius. Seit heute Morgen hat er Durchfall, aber es war ein bisschen wässrig. Sie hat zweimaliges erbrochen und ihr Konsistenz war Essenreste. Außerdem vegetativ anamnestisch war unauffällig, bis auf Inappetenz und an Operationen hat sie eine Hypertyreose. Es ist unter Kontrolle und sie nimmt 100 Mikrogramm L-Troxin morgens eine Tablette regelmäßig ein. An Operationen war unauffällig. Var onu söyle. O da zi bay tonsilektomi. aynı. Tonsilektomi. Tonsilektomi ist unauffällig. Nasıl unaferin? Aynen. Bauchschmerzen und Tonsillektomie, es gibt keine Verbindung miteinander und wir können nicht Bauchschmerzen, Tonsillektomie. In neue Konzept, wir können nicht erwähnen, Ja, verstehe, aber unauffällig ist passt bei dieser Situation. Das klingt nicht sinnvoll. Unrelevant. Bu ya Unrelevant. unrelevant. Unrelevant. Entschuldigung, unrelevant. Unrelevant. Eine Operation war, es gab keine relevante Operation. Oder? An Operationen gab es unrelevante Operationen. Benim Sie önerim hat şöyle olur. söyleyelim mi? Söyleyelim mi burada? Yani artık da hani söylemeyin diyor da. Evet, benim önerim şu oluyor. Sınavda zaten bunun hepsini sunmanıza izin vermiyorlar. Ha. Sıklıkla. Tamam. Belirli bir kısımdan sonra kendileri soru soruyorlar. Hı. Burada yaparken bence sunabilirsiniz. Hani konuşma Alışalım diye. yapması için. Şöyle, olur da sınavda nadiren sunduran komisyonlar da oluyormuş. Hı. Orası için belirleyebilirsiniz. Yani hani ilişkili olmayanı unrelevant diyeyim diye. Anlatabildim mi? Anladım. Tamam oldu. O zaman ne diyeceğiz? As operasyonen gap zi Özür aynı tons. dilerim hocam. Yine böldüğüm için. Şimdi mesela bu apandisitle ilişkili olmayabilir ama daha önce bir operasyon öyküsü var. Hani bazen operasyonun kendisi ilişkili olmuyor ama operasyondan sonra mesela yan etki oluyor. Narkoz oluyor ya da geçirdiği bir şey oluyor. Bu önemli. Bu yine operasyon olacak mesela. Apandisitis operasyon ihtiyacı olacak. Hani narkoz durumunda bir sıkıntı olacak mı olmayacak mı falan. Bu açılardan hani önemli olabiliyor. Bu hasta için demiyorum ama operasyon bu şeyiyle önemli değil gibi O düşün. zaman şöyle diyeyim. As operasyon GAPSI ein tonsillektomi an D for sein yarın duyuk kefir. Yok, sein değil bununki. 36. D for dry und dreißig Jahren durch geführt dedim. Ja, okay. Sie können einfach auch sagen, ja, die Operation Vorgeschichte ist unrelevant. Bunu da diyebilirsiniz. Ama benim önerim hani söyleyebilme hızı, becerisini arttırabilmek anlamda söylemek yönünde olur. Burada. Evet. Tek başıma şey yapıyorum ama böyle insanların huzurunda biraz heyecan. Ne söyleyeceğim karıştırıyor. Yok, Evet. gayet söylediniz. Devam. Alerji. Alerji. Frau Rosenthal hat keine Allergie und Unverträglichkeiten. Sie ist nicht Raucherin, trinkt keine Alkohol, aber benutzt regelmäßig alle 2 Wochen Amphetamin-Tabletten. Sozial anamnestisch ist sie als Webdesignerin arbeitet. Und sie ist in eine homosexuelle Beziehung und hat keine Kinder. Familienanamnestisch ergab sich Zustand nach Myokardinfarkt vor 2 Jahren beim Vater und Knieoperation vor 6 Monaten bei Mutter. Außerdem hat ihre Schwester Morbus Crohn. Nach der anamnestischen Angaben habe ich einen Verdacht auf akut Appendizitis. Differentialdiagnostisch kommen Urolithiasis und Divertikulitis in Betracht. Und meine Verdacht. Her zaman Ferdah diyagnozunuzu söyledikten sonra ona nelerin işaret ettiğini de söylemenizin pozitif etkisi olacağını söylüyorlar. Atıyorum. Aşıkrehin lafını diyecektim değil mi? Evet. Periumbilikal Bereich inden Rechten Unterbauch Gewandert ondan sonra Übelkeit, Inapatenz, zweimalige Erbrechen, Fieber, Sprechen dafür gibi. Hani böyle bir şey söylemek hani pozitif etkisi olacağını söylüyorlar. O zaman şöyle diyelim. Dafür sprechen, Divan derden Bauchschmerzen von Oberbauch in der rechten Unterbauch. Übelkeit, Erbrechen, Inappetenz, Fieber. Differentialdiagnostisch kommen eine Urolithiasis und Divertikulitis in Betracht. Um die Verdachtdiagnose zu bestätigen, werde ich zunächst eine körperliche Untersuchung durchführen. Die Vitalparameter kontrollieren und Blut für das Labor abnehmen. Sollte sich die Verdachtdiagnose bestätigen, würde ich die Patientenstation aufnehmen, als initial Therapie, empfehle ich Nahrungskarenz, Flüssigkeitszufuhr, die Gabe eines Analgetikums, Antibiotikums und Antipyretikums, gegebenenfalls Abführmittels, aber ich weiß nicht. Sie müssen jetzt. Laksatif diyecektim ama diyemedim. Laksatifi nasıl söyleyeceğiz? O şeylerde geçiyorum ama. Laksantin olarak hani söyleyebilirsiniz. GGB'nin faslaksantins. Afurmitel. Afusmita da diyebilirsiniz. Laksantin de. Als Causa Therapie kommt eine laparoskopische Appendektomie in Betracht. Evet, bu kadar. Das war's. Bu laparoskopi apendektomiden önce bir konsülü söyleseniz iyi olur. Ha, şey söyleyecek değil mi? Afiyet olsun. Afiyeden fal würde ich ein chirurgisches Konsil anfordern. Laparoskopi apendektomi daha uygun oluyor olur. Tamam. Teşekkür ederiz. Biraz zorlanıyoruz ama inşallah Yo, gayet olacak. emeğinize sağlık. Siz biraz ayrıntıcı olduğunuz için ben sizin bütün şeylerinizi söyledim. Yani yoksa hiçbir şey yok yani. Allah razı olsun hocam. Sağ olun. Sizin de. Şimdi sorular. Bakın artık gastrointestinal sistemde hiç değişen bir şey yok. Yine aynı şekilde sorular. Ağrıyla geldi. Ağrı için en önemli olan şey wo. Önce onu bilmeniz lazım. Yani devamındaki bütün planı çizebilmek için. O yüzden neredeyse ilk soru bu. Hasta kendisi tanımlamıyorsa. Wo haben Sie diese Schmerzen? Seit wann haben Sie diese Schmerzen? Sind die Schmerzen plötzlich oder langsam aufgetreten? Gibt es eine bestimmte Auslöser für die Schmerzen? Vielleicht haben Sie sich am Bauch verletzt. Ondan sonra strahlen die Schmerzen irgendwohin aus. Ja da mesela burada Unterbauch diyor. Rechten Unterbauch diyor. Hani burada spesifik bir şey var. Yani apandist olma ihtimali var ve sadece apandiste özgü bir durum var. Gewandhärte Schmerzen. Yani Wanderung. Schmerzen Wanderung. O yüzden burada spesifik olarak şunu da sorabilirsiniz. Sind die Schmerzen am Anfang von Anfang an im rechten Unterbauch oder sind die Schmerzen von anderem Ort in den Unterbauch, in den rechten Unterbauch gewandert. Hani böyle spesifik bir soru da sorabilirsiniz ama yok bunu öğreneceğim, bu bana zor geliyor falan filan gibi düşünüyorsanız sormanıza gerek yok. Sadece baş kısmını söyleyebilirsiniz. Sind die Schmerzen von Anfang an im rechten Unterbauch gibi sadece bunu da söyleyebilirsiniz. Können Sie die Schmerzen genau beschreiben? İşte strahlen die Schmerzen irgendwohin aus? Normalde apandist düşündüğünüz bir şeyde strahlen diye sormaya gerek yok. Çünkü bu Wanderung Schmerzen. Ama hani ayırıcı tanıda ürolitiyaz diyeceğiz ya, onun ayırt edebilmek için işte onu söyleyebilmek için aslında bunu soruyoruz. Ondan sonra işte gibt es etwas, das die Schmerzen verstärkt, oder gibt es etwas, das die Schmerzen lindert. Tabii bunlardan önce können Sie die Schmerzen genau beschreiben, wie stark sind die Schmerzen? Bakın ne yaptık? Schmerzen'la ilgili tüm soruları sorduk yine. Gastrointestinal sistem olduğu için ne yapıyoruz? Übelkayıt, Erbrechen, Stuhlgang, Wasserlassen bunları soruyoruz. Bunlarla ilgili özellikle bir durum varsa bunu ne yapıyoruz? Ayrıntılandırıyoruz. İşte bunun iki kere Erbrechen varmış, Seit wann? İşte Seit wann haben Sie Übelkeit? Wann haben Sie Erbrechen? Wie sah das Erbrechen aus? Bunlar ayrıntılandırma soruları. İşte Stuhlgang Durchfall varmış. Wie oft hatten Sie Durchfall? Welche Farbe und Konsistenz hat der Stuhl? Gibt es Blut im Stuhl? Bunlar da ayrıntılandırma soruları. Sonra işte haben Sie Fieber? Bunları sordunuz. Gastrointestinal sistemle ilgili hani sorabileceğiniz tüm şeyler. Sonra vegetatif anamnez. Fieber'i sordum. O zaman Stuhlfloß, Nachweis, Kaltschweiß, Schweißausbrüche. İlk grupta. Sonra wie ist Ihre Appetit? Haben Sie in letzter Zeit Gewicht abgenommen oder zugenommen? Können Sie gut schlafen? Oder ich vermute, dass Sie nicht gut schlafen wegen Schmerzen gibi de hani söyleyebilirsiniz. Ondan sonra leiden Sie unter Brustschmerzen, Lymphnot, Engegefühl oder Herzrasen? Bunları sordunuz. Sonra bu rechten Unterbauchschmerzen, Unterbauchschmerzen'da linksseitige de olsa, rechtsseitige de olsa ginekologisch anamnezeyi unutmuyorum kadın hastaysa. İşte bu hasta nispeten genç bizim Düsseldorf'taki hastalara göre. O yüzden işte wann hatten Sie das letzte Mal die Monatsblutung? Das kann sein, dass Sie schwanger sind. Gehen Sie regelmäßig zum Frauenarzt. Alles ist in Ordnung. Haben Sie in letzter Zeit ungewollte vaginale Ausfluss oder Schmerzen beim Geschlechtsverkehr bemerkt gibi ginekolojik anamneze ile ilgili bunları sordunuz. Sonra sırasıyla işte şeyleri soruyorsunuz basamak basamak. Onlar aynı zaten onlarda çok özellikli bir şey yok. Özellikle dikkatinizi çekecek ekstra üzerinde duracağınız hani fale spesifik bir soru yoktu diye hatırlıyorum. Reaksiyonlara gelince tabii ki reaksiyon yine ağrı. Bu önemli. Hasta şitak dediği an das tut mir leid, dass Sie starke Schmerzen haben. Können Sie mir sagen, wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, wobei 1 leichte Schmerzen, 10 sehr starke Schmerzen entspricht? Söyledi. Ondan sonra, ja, das ist so stark. Ich kann Ihnen sofort ein Schmerzmittel geben, wenn Sie möchten. İstedi. O zaman haben Sie Allergie gegen bestimmte Medikamente? Haben Sie heute ein Schmerzmittel gegen Ihre Schmerzen angenommen? Hani bunu da öğrendim. Ona göre ya ich gebe Ihnen sofort ein Schmerzmittel hemen veriyor yaptım. Sonra können wir das Gespräch weiterführen dedim ve devam ediyorum. Yani ağrı reaksiyon en önemli reaksiyon bu. Onun dışında mesela burada İbrahim Hocam şeyi sordu, Strahlen'i sordu. Bu tarz sorulardan kaçınabilmek için her zaman için şey yapıyoruz. Yani Strahlen'i sorduk. Strahlen'i düşmersin irgend wohin auf zum Beispiel. Hani mesela bu hasta rechten Unterbauch dedi ya. Şunu sorabiliriz. In den Rücken o da in Spine. Sırtınıza ya da bacağınıza yayılıyor mu gibi. Hani örnek verebiliriz bu sorudan kaçınmak için. Ama buna rağmen mesela soruyor. Çünkü Ekrem abi örnek de vermişti gibi hatırlıyorum. Buna rağmen soruyor. Ya Strahlen bedeutet von Ursprungsort an anderen Ort übertragen diyebilirsiniz. Yani başlangıç yerinden başka bir yere taşınıyor olması ağrının gibi diyebilirsiniz. Hani açıklama olarak. Bunun Drogen kullanma meselesi var. Hani orada da ifeşteye dass sie besonders bei der Arbeit viel stresst haben. Aber es gibt viele verschiedene Methode, Stress zu bewältigen. Ama başka bir sürü yöntem var stresle baş etmek için diyorsunuz. Aynı zamanda hani Drogen kann ihre Gesundheit schädigen. Yani Drogen sizin sağlığınıza zarar verebilir gibi hani bunu söyleyebilirsin. Ve sonra ich empfehle Ihnen auf jeden Fall mit Drogen aufzuhören. Hani kesinlikle bırakmanızı öneririm. Hani bundan dolayı gibi böyle söyleyebiliriz. Yani kaygınızı anlıyorum, işteki stresinizi anlıyorum ama başka strese baş etme yöntemleri olabilir. Çünkü drogun sağlığınıza zarar verebilir. O yüzden ben kesinlikle drogunu bırakmanızı öneririm gibi. Hani böyle söyleyebilirsiniz. Hepsini bir arada söyleyeyim şimdi size. Ifeşteye, dass sie besonders bei der Arbeit viel Stress haben, aber natürlich gibt es viele verschiedene Methode, Stress zu bewältigen, weil Drogen ihre Gesundheit schäden kann. Deswegen empfehle ich Ihnen auf jeden Fall mit dem Drogen aufzuhören. Gibi. Başka hani burada mikrogram, miligram muhabbeti hasta genelde burada miligram diyormuş. Orada bizim de ya ich glaube, dass sie 100 mikrogram meinen hani ifade ettiniz, söylemek istediğiniz gibi bir şey söyleyebilir. Söyleyebilir ya da ya eltroksin wird nur mikrogram verschrieben. denilebilir. Sadece hani mikrogram şeklinde yazılır ya da işte verilir denilebilir. Orada zaten ya ich bin mir nicht sicher, ben tam emin değilim. Hani 100 yazıyor ama mikrogram mı miligram mı, hasta da öyle tepki veriyor. Sadece orada hani onun mikrogram olduğunu bildiğinizi çaktırmanız gerekiyor. Başka hangi reaksiyon vardı? Benim burada söylemeyi unuttum. Sizin okurken fark ettiğiniz varsa bana söyleyebilirsiniz. Ben de kendim nasıl reaksiyon veriyordum söyleyebilirim. O yapılmadı ama burada şey diyor, kızımı okuldan almam lazım. Eşim şey de diyor, geşefrayze de diyor. Yani öyle durumlarda ya ifeşteye können Sie eine gibt es jemanden der sich ihre Tochter kümmern, hani birisi var mı sizin kızınıza ilgilenebilecek, o da haben Sie eine Verwandten, hani bir akrabanız var mı gibi sorulabilir. Orada varsa zaten söyler, yoksa da machen Sie sich keine Sorge, ich rufe sofort sosyal dienst an, sie kümmert sich ihre Tochter. Hani o da sie können auf jeden Fall eine Lösung finden, ihre Tochter zu kümmern gibi hani bir şey söylenebilir. Ama ilk başta bir akrabası var mı, bir tanıdığı var mı diye sormak. Yoksa da sosyal dienst arayacağım, onlar illaki bir çözüm bulacaklar bunun için. Hani endişelenmenize gerek yok gibi. Ben öyle planlıyordum yani söylemeyi. Hocam şey vardı, 3 gün önce işte House Arts'a gittim, işte bir şey çıkmadı şeklinde. İbrahim Hocam sağ olsun girmedi oraya. Aslında şöyle, bir şey çıkmadıktan ziyade sonuçları da almadım diyordu galiba bu. Normalde. Evet hocam, evet, sonuçları almadım diyor. Sonuçlar henüz... Sonuçları almadım. Artık ağrım da çok şiddetlendiği için dayanamadım, buraya geldim diyor. Evet, Orada evet. şöyle diyebilirsiniz. Ja, Sie haben eine gute Entscheidung getroffen, hierher zu kommen. Machen Sie sich keine Sorge, ich kümmere mich ihre Beschwerden. Und wir werden heute die Ursache ihrer Beschwerden finden. Yani şöyle diyoruz. Siz iyi bir karar verdiniz. Sen yani ağrınızın şiddetlenmesiyle geldim diyor ya buraya. İyi bir karar verdiniz buraya gelmekle. Ben burada sizin şikayetlerinizle ilgileneceğim ve bugün sizin şikayetlerinizin sebebini bulacağız. Evet. Bir de şey hocam, İbrahim hocam orada çok güzel tepki verdi. Hani ben tekrar işte eskönte sein das Schwangazint dedim. O dedi hani söyledim işte ilişki tipim falan. Şimdi böyle bir durumda hani bir sürü anamnezde var. Tekrar sorgulamak gerekiyor mu bunu, yoksa orada hastanın verdiği bilgiye itimat edip orada kesecek miyiz? Hani Farklı şeyler var. Orada mesela jinekolojik anamnezede siz sorarken en son Monas blutungunuz ne zamandı? İşte 2 hafta önce diyorsa, daha onun ilişkisiyle ilgili herhangi bir bilgi almadan burada sorabiliyorsunuz zaten. Das kann sein, kann das sein, dass sie schwanger sind. Burada yok değil, çünkü benim böyle bir ilişkim var diyor. Tamam. Bu Ama şekilde. işte son şey de yaş ileri değil, yaş 45, yani son periyode 40 gün önce. Tamam işte, orada daha sana normalde ilişkisini ifade etmediyse orada sorabilirsin. Ama Ama ifade ettiyse hani burada sana kalmış bir şey. güzel durumunu söyledikten sonra çok da girmeyelim oraya. Sen bir gerginlik, bir şey olsun istemiyorsan girmeyebilirsin. Ama yine de sonuçta burada insanların bir ilişkisi olabilir, ama hani farklı ilişkileri de olabiliyor yani. Hani sadece buraya özgü değil, bir O sürü. zaman şey diyeceğim. Sie haben schon gesagt, letzte Periode war vor 14 Tage, aber Sie haben schon gesagt, Sie habe eine lesbische Beziehung und deswegen frage ich nicht. Gibi mi? Yok, öyle bir şey demenize gerek yok. Yani burada şeyi tercih edin. Bir, lezbiş dedikten sonra ben bunu hiç sormayacağım. Ama ne yaparım? Kan tetkik yaparken BTHG'sine bakarım. Anladım. Ha, orada ifade Emin ediyorum. olmak Doğru için. mu diyorum? Emin Doğru. olmak için. Ya da ben bunu onun bana tepki göstermesi ve ona yanıt vermeye hazırım diyorsanız orada da sorabilirsiniz. Mesela orada da ya ben size lezbiş olduğumu söyledim. Niye tekrardan hani şvang olabilir misiniz diye soruyorsunuz. Ja, sie haben schon gesagt, aber um sicher zu sein, möchte ich wieder fragen. Hani yok ayrıntılara girmenize, şöyle de olabilir, böyle de olabilir demenize gerek yok. Um sicher zu sein. Tamam. Hiç oraya gitmeyelim. Şey daha mantıklı hocam. Hani burada hiç zorlamadan direkt ama şey kısmında, labo kısmında bahsedilebilir. Labo kısmında zaten ona hangi kan tetkiklerini yapacağını söylemiyorsun. Urat apnea mı diyorsun sadece. Ha. Teşekkür ederim. Böyle başka herhangi bir sorusu olan var mı? Yok. Tamamdır.